begann er 1334 mit der Schuldenverweigerung des englischen Königs Eduard III., welche die Bankhäuser der Bardi und Peruzzi an den Rand des Bankrotts brachte und die Stadt den Reichtum kostete, mit dem sie ihr Bauprogramm durchzuführen gedachte. 1348 brach die Pest aus, der furchtbare Schwarze Tod, durch den die Stadt etwa ein Drittel oder mehr ihrer Bevölkerung verlor. 1378 folgte der Aufstand der Chompi, der ausgebeuteten und verelendeten Verlags- und Heimarbeiter, der Wollzunft und der Textilgewerbe und der Färbereien, die zusammen für das Kaufmannskapital die Handelswerbe erzeugten. Erst 1382 konnte das innere Sozialgefüge wiederhergestellt werden, in dem der Popolo seinen ursprünglichen Erfolg errungen hatte, das heißt die Vorherrschaft des Kaufmannskapitals. Und innerhalb dieser Vorherrschaft wusste sich Cosimo de' Medici Anfang des nächsten, also des 15. Jahrhunderts, die kaufmännische und politische Überlegenheit zu erwerben, die ihm verblieb, auch ohne jedes öffentliche Amt und Abzeichen, kraft dessen ihm sein kluger Vorteil hätte bestritten werden können. Mehr als 100 Jahre später erwarben die Medici schließlich doch den Herzogtitel von Florenz und 6 Jahre später, 1537, den Großherzogtitel von Toskana, durch den formell also die Republik zu Ende ging. Der internationale Handel, an den die Florentiner Großkaufleute reich wurden, war vor allem der mit Wolltuch. Das von der Achte della Lana, teils durch die heimische Verlagsproduktion erzeugt, teils aber aus Flandern beschafft und durch die Achte di Calimala gefärbt und veredelt wurde, um in die Levante der Araber nach Bagdad und ins Oströmische Reich nach Byzanz verschifft zu werden. Es war deshalb von größter Bedeutung für die Florentiner, dass sie 1406 die Pisaner besiegen und den lang ersehnten Hafen und damit die eigene Verschiffung ihrer Waren übernehmen konnten. Wegen der starken Versandung des Pisaner Hafens erwarben sie 1421 noch das Nutzungsrecht über den Hafen von Livorno dazu. Ab 1386 begann die Florentiner Bautätigkeit, erst sich wieder zu regen. Aber zu ihrem vollen Zug kam sie erst zu Anfang des Quattrocento, und zwar mit einer Inspiration, einem Künstlertum, als ob sie an die heroische Zeit der 1290er Jahre hätte anknüpfen wollen. Künstler von ungewöhnlichem Rang erschienen. Filippo Brunelleschi, der geniale Architekt und Ingenieur, Lorenzo Ghiberti, Bildhauer, Metallgießer, Donatello, Bildhauer und großer Techniker, Michelozzo, Bildhauer und Architekt, Masaccio, Maler, Paolo Uccello ebenso, Luca della Robbia, Bildhauer, Leon Battista Alberti, Architekt und Schriftsteller, Piero della Francesca, Maler, gefolgt von Botticelli, Leonardo und Michelangelo, die bis ins 16. Jahrhundert hinüberreichten. In diesen Namen fasst sich der einzigartige Vorrang zusammen, durch den Florenz zur repräsentativen Kultusstätte der Renaissance in Europa wurde. Dem strukturellen Status dieser Männer als manueller Produzenten, Handwerker und Künstler gilt mein besonderes strukturalistisches Interesse. Der Zunftordnung gemäß waren die Künstler Handwerker und gehörten zu den Arti Minori ebenso gut wie die Weber und Färber in den Verlagsgewerben. Sie waren auf ihre Lehrzeit in einer Werkstatt angewiesen, um ihre elementare Bildung zu erwerben. Ein Bildhauer vom Range Donatellos war von Zunft wegen ein bloßer Taglia Pietro, ein Steinhauer wie jeder Bauarbeiter. Freilich war er wie Brunelleschi, Ghiberti, Uccello und andere durch eine Goldschmiedelehre hindurchgegangen. Doch auf der Leistung dieser zunftmäßigen Handwerker ruhte der Aufbau ihrer glorreichen, unabhängigen Stadt und jeder Bau einer Kirche, einer Straße, Brücke, Stadtmauer oder sonstige Teil des enormen Bauprogramms war eine kommunale Angelegenheit der ganzen Stadtgemeinde. Nicht mehr wie ehedem die separate Großtat eines Adelsgeschlechts oder Bischofs wie in der feudalistischen Vorzeit. Und dementsprechend waren die Bauten jetzt größer, prächtiger und architektonisch kunstvoller. Es ging in erster Linie jene Handwerker an, die zu Architekten heranwuchsen,